Das Heim lag direkt an der Strandstraße. Ein großes, weißgetünchtes Holzhaus mit einer Veranda und einer überdachten Terrasse, von der aus man die Brandung hören konnte. Es waren kleine Dinge, die in ihrer Summe großes Glück bedeuteten. An jedem Morgen der Gang über die Düne, der Blick auf das glitzernde Meer, den feinen weißen Sand unter den Fußsohlen spüren, sich darin kugeln oder eingraben, Kleckerbogen bauen, die winzigen Fische im flachen Wasser mit dem Kescher fangen, Muscheln suchen, im Strandkorb sitzen, der Geruch nach sonnengebleichtem Holz und Nussöl, das getrocknete Salz auf der Haut. Oder bei Regenwetter auf der Küchenbank hocken und der Großmutter zusehen, die im wahrsten Sinne des Wortes den Kochlöffel schwang. Sie war immer in Bewegung. Hier noch eine Prise Salz, da noch schnell gerührt und ach, der Kuchen musste aus dem Ofen. Wer sie nicht sah, hörte sie. Die Großmutter kochte sich in Ekstase, schepperte, klopfte, hackte. Es war eine Symphonie für Kessel, Kochtöpfe, Kellen, Rührlöffel, Schneebesen, Siebe, Messer. Die Versorgungslage an der Küste war schlecht, doch das sah die Großmutter eher als Herausforderung an. Alles wurde verwertet. Harte Brötchen wurden zu Semmelmilch oder Armer Ritter verarbeitet. Und aus den Schalen von Äpfeln wurde Tee gekocht. Apfelschalentee war für Isabella der Geschmack des Spätsommers. Meist kamen in der letzten Woche vor der Abreise die Eltern zu Besuch. Eigentlich hätte ihnen kein Platz in diesem Betriebsferienheim zugestanden. Aber der Halotri hatte sich verpflichtet, als kulturelle Maßnahme einen Tanzkurs zu geben. Die Abende waren besonders bei den Frauen beliebt. Nachdem das Abendbrotbuffet abgeräumt war, wurden die Tische zusammengeschoben. Und der Halotri und die Mutter versuchten sich wie Dompteure an den Stahlarbeitern, die nach und nach ihre Scheu vor den ungewohnten Bewegungen verloren. Und meist wurde es, wie immer, wenn der Halotri anwesend war, ein rauschendes Fest. Obwohl Großmutter Isa den Halotri lieber von hinten sah, war sie doch stolz, wenn die Kollegen sich vor der Vergabe der Ferienplätze bei ihr erkundigten, ob denn ihr wunderbarer Schwiegersohn auch in diesem Jahr wiederkommen würde. Das Parkett im Speisesaal war übersät mit den Eindrücken der Pfennigabsätze. Und wenn Isabella mit der Hand darüber strich, stellte sie sich vor, wie auch sie eines Tages in Stöckelschuhen über dieses Parkett tanzen würde. Denn es stand für sie außer Zweifel, dass auch sie als erwachsene Frau in dieses Ferienheim fahren würde. Doch all diese Schätze zählten im Nachhinein nicht mehr. Und obwohl Isabella die Meinung des Redakteurs erbost hatte, musste sie ihm insgeheim Recht geben. Zwar irrte er, was die Zeit vor dem Mauerfall betraf, aber danach hatte sich die Sehnsucht vieler auf andere Ziele gerichtet. Und jahrelang war die Ostsee, selbst Isabella, nicht mehr gut genug gewesen. Die Ostsee war in Vergessenheit geraten und auch Isabella hatte ihr Fernweh auf andere Meere projiziert, die blau waren wie der Himmel und durchsichtig bis auf den Grund. Es gab eine Sonnenscheingarantie und Wassertemperaturen wie in einer Badewanne. Und es dauerte viele Jahre, bis sie sich wieder auf die Ostsee besann und vorsichtig eine erste Reise wagte. Die Angst, dass sich viel verändert haben könnte und sie nichts wiedererkennen würde, war unbegründet gewesen. Dank der norddeutschen Starrköpfigkeit war ein großer Teil der Küste ursprünglich geblieben. Und als Isabella dann nach langer Zeit wieder fröstelnd in einem Strandkorb saß, umhüllt von dem Geruch von gebleichtem Holz mit einer Prise Sonnenöl und auf das graue Meer sah, über das der Wind den weißen Schaum peitschte, war es, als würde sie nach Hause kommen. Isabella war erleichtert, als sie Karl in der Theaterkneipe am Tisch sitzen sah. Das Wort Rettung wäre übertrieben gewesen, aber sie fühlte eine Geborgenheit, die sie sehr nötig hatte. Sie wollte sich einfach nur dazusetzen, einen Rotwein bestellen und am besten gleich einen Schnaps. »Und?«, fragte Karl. »Was war so schlimm?« »Sie haben die Aufnahmen gezeigt.« Karl lachte. »Und waren überrascht. So hatten sie sich die DDR nicht vorgestellt.« »Ich auch nicht«, sagte Karl. »Wie haben wir es während der wenigen Jahrzehnte nur geschafft, so wenig voneinander zu wissen?« »Ihr habt doch immer Westfernsehen gesehen.« »Ja«, sagte Isabella, »Botschaften aus dem Schlaraffenland, in dem man sich mit Geschirrspülmittel die Hände pflegte. Und die Sendung über Arbeitslosigkeit? Das konnten wir uns nicht vorstellen. Meine Großmutter hat immer gesagt, die sind nur zu faul zum Arbeiten. Außerdem hat das Schöne keinen Makel. Aber bei euch wurde doch immer über den bösen Kapitalismus gewettert. Stimmt, die schlimmste Sendung hieß Der Schwarze Kanal. Der Kommentator Karl Eduard von Schnitzler hetzte über Beiträge aus dem Westfernsehen. Bei uns zu Hause wurde er immer nur Karl Eduard von Schnitz genannt. Das entsprach der Reaktionszeit, um den Fernsehkanal umzuschalten. Vielleicht hat euch die Hetze immun dagegen gemacht, unsere Kritik ernst zu nehmen. Kann sein, sagte Isabella. Aber im Westen war eben alles heilig. Jeden Sonntagvormittag saß Großmutter Isa vor dem Fernseher und schrieb das Fernsehprogramm für die kommende Woche von Bildtafeln ab. Es war ein Service für alle ostdeutschen Brüder und Schwestern, der garantieren sollte, dass auch sie keine ihrer Lieblingssendung verpassen müssten. Großmutter Isa war glückliche Abonnentin der DDR-Programmzeitung FF dabei und hatte dadurch eine kalendarische Struktur für ihre Aufzeichnung. Säuberlich trug sie die Sendungen der Feinde in die Lücken zwischen den Programmankündigungen des DDR-Fernsehens ein. Großmutter liebte die Rudi Carell-Show, den Blauen Bock mit Heinz Schenk und die Quiz-Sendung mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Sie liebte das Ohnsorg-Theater, selbst den Tatort mit Kommissar Schimanski, den sie den Lotterschutzmann nannte. Pflichtsendungen waren die aktuelle Schaubude, ebenso wie die jährliche Auslosung der Lotterie Ein Platz an der Sonne. Geduldig und wohlwollend sah sie zu, wie fremde Menschen Traumhäuser und Traumreisen gewannen. Es machte der Großmutter nichts aus, dass ihr die Teilnahme an dieser Lotterie versagt blieb. Sie berauschte sich an der Freude der anderen. Ebenso empathisch verfolgte die Großmutter, ja selbst der Großvater, die Serie Dallas. Wie viele andere DDR-Bürger auch, nahm sie Dienstagabend für Dienstagabend Anteil am Schicksal von Bobby, Suellen und G.A., der im sächsischen Sprachraum G.R. hieß. Das Phänomen setzte sich am Morgen nach der Sendung fort. Dann wurden an den Frühstückstischen der sozialistischen Betriebe ausführlich die Probleme der Familie Ewing besprochen und nach Lösungen gesucht. Als wären die Millionäre von Ewing Oil Verwandte, um die man sich Sorgen machen musste. Genau wie bei uns, sagte Karl. Und glaubst du, wir waren Millionäre? Aber ihr konntet ein Los der Fernsehlotterie kaufen. Klar, und das Traumhaus gewinnen. Ich habe im Plattenbau gewohnt, 3 Räume zu 5, das war unser Traumhaus. Mein Vater war Fliesenleger, meine Mutter Hausfrau. Dann hatte mein Vater einen Bandscheibenvorfall und war berufsunfähig. Und die Versicherung hat nicht gezahlt. Hast du nie darüber nachgedacht, dass es auch bei uns Menschen mit wenig Geld gab? Wir uns waren alle im Westen reich, sagte Isabella. Ich habe erst kurz nach dem Mauerfall zu ahnen begonnen, dass es anders sein könnte. Das erste Silvester nach der Währungsunion war sie mit Freunden nach Franken gefahren. Sie wohnten in einem kleinen Hotel, das ihr ungeheuer nobel vorkam. Alles war renoviert, die Bäder gefliest, die Armaturen so modern, dass sie anfangs nicht wussten, wie sie zu bedienen waren. Das Hotel hatte eine Gaststube mit gediegenen Holzmöbeln. Der Besitzer stand hinterm Tresen, seine Tochter bediente und die Frau kümmerte sich in der Küche um alle Gerichte. Die hohen Preise in der Speisekarte waren ein Schock. Sie waren Bier für 50 Pfennige gewohnt, Bockwurst mit Brötchen und Senf für 95 Pfennige. Und nun kostete schon allein ein Mineralwasser 3 D-Mark. Alle Freunde waren sich einig, dass die Eigentümerfamilie reich sein musste. Sie wussten nichts von Schulden und Krediten und setzten Besitz mit Wohlstand gleich. Das war der reiche Westen, den sie aus dem Fernsehen kannten. Doch dann kamen sie nachts angetrunken und lustig von der Silvesterfeier zurück und sahen auf dem Weg durch den Hausflur noch Licht in der Küche. Der Wirt saß neben dem Hackklotz, auf dem ein großes Kotelett lag. Das Kinn war ihm auf die Brust gesunken, die Arme hingen nach unten, das Hackbeil lag auf dem Boden. Da ahnte Isabella, dass irgendetwas nicht stimmen konnte mit ihrer Vorstellung von Reichtum. Aber das Fernsehen allein kann es doch nicht gewesen sein, das euch so verblendet hat. Nein, es gab ja noch die Westpakete. Stell dir vor, du bekommst ein Paket mit Dingen, die es bei dir nicht gibt. Schweizer Schokolade, Fahrseife, die Krönung, Eckes Edelkirsch, Blasenkaugummi. Das war doch aber nicht teuer. Für uns waren das Botschaften des Wohlstands, schon allein das Auspacken war ein Ereignis. Wir haben all die Dinge auf dem Tisch aufgebaut und angestaut. Alles war bunt und schön verpackt und roch gut. Das war wie bei einer Götzenverehrung. Wir waren die besten Werbekunden. Meine Großmutter schwor nur auf Marken, die sie aus dem Fernsehen kannte. Bei Kaffee musste es unbedingt die Krönung sein. Und eine Tüte Krönung war für sie tatsächlich die Krönung in jedem Paket. Kaffee war ein Luxusartikel, den wir meist nur 50 Grammweise kauften. Du sagtest im Laden immer den Preis dazu, einmal Rondo für 3,50. Dann hätte ja das Pfund 35 Mark gekostet. Eben, deshalb war Kaffee so heilig. Ich werde nie vergessen, wie mein Onkel ausgerechnet zu Großmutters Geburtstag eine andere Sorte geschickt hat. Irgend so ein italienisches Zeug in einer schwarzen Dose. Das feine Pulver roch schon beim Brühen wie angebrannt. Misstrauisch hat Großmutter probiert und nach dem ersten Schluck das Gesicht verzogen. Diesen ausländischen Mist konnte sie ihren Gästen nicht anbieten. Da schmeckte ja sogar der Costa besser. Die Italiener hatten eben keine Ahnung von Kaffee. Aber geschenkt war geschenkt. Und sie hat den Espresso dann mit Rondo gestreckt, damit er genießbar wurde. Für den Geburtstagskaffee hat sie dann mit einer Kollegin Westgeld getauscht und im Intershop die Krönung gekauft. Du denkst, wir wären an eurem Irrtum schuld? Meine Mutter hat zu uns gesagt, man muss auch an die armen Menschen im Osten denken und hat immer zu Weihnachten ein Päckchen an ihre Cousine in Rostock geschickt. Dabei hatten wir selbst wenig Geld. Wir haben aber auch immer etwas zurückgeschickt. Meine Großmutter hat von ihrem Bruder aus dem Ruhrgebiet vor jedem Weihnachtsfest die Backzutaten für die Stollen bekommen. Süße Mandeln, Schmelzbutter, kalifornische Sultaninen. Und Großmutter hat dann einen Teil der gebackenen Stollen ins Ruhrgebiet geschickt und gesagt, wir wollen uns doch nicht lumpen lassen. Karl lachte. Und wir haben jedes Jahr Schnitzereien aus dem Erzgebirge bekommen. Engel, Räuchermänner, eine Pyramide. Das war etwas Besonderes, das hätte deine Cousine bestimmt selbst gern behalten. Wir hätten das bei uns im Laden kaufen können. Sie wollte euch eine Freude machen. Ja klar, das weiß ich schon. Mein Großonkel hat sich immer ein bisschen überlegen gefühlt. Manchmal hat er uns Fotos geschickt von seiner Wohnung und von seinem neuen Wagen. Bei uns hätte niemand Wagen gesagt und Urlaubskarten aus Griechenland, Spanien, Tunesien. Die hat Großmutter alle in ein Album geklebt und wir haben uns das regelmäßig angeguckt und die Bilder bewundert. Wer weiß, ob er wirklich dort war? Wieso? Wir sind nie weggefahren. Mein Vater hatte einen Garten und eine Taubenzucht. Der wollte gar nicht weg. Außerdem hätten wir uns das gar nicht leisten können. Also sind wir im Sommer zu Hause geblieben. Meine Mutter hat sich dann von einer Nachbarin eine Postkarte aus Italien mitbringen lassen und sie mit in einen Brief an ihre Cousine gelegt. Viele Grüße aus Italien. Von wegen, du magst keine Hitze. Du hast mich belogen, du wärst also doch gern nach Italien gefahren. Ich hasse wirklich Hitze. Aber es war schon deprimierend, wenn nach den Ferien alle in der Klasse von ihrem Urlaub erzählt haben und ich stumm daneben saß und Angst hatte, dass ich gefragt werde. Ich habe in den Ferien mit meinen Brüdern im Baumhaus gesessen, in Reisekatalogen geblättert und mir etwas ausgesucht und den Text dazu dann auswendig gelernt. Wer wollte schon mit einem Schrebergartenurlaub prahlen? Weißt du, wie ich mir als Kind den Westen immer vorgestellt habe? Wie Hasenhausen auf dem Rummelplatz. Die vielen Kinder, die mit dem kleinen Zug nach Hasenhausen fahren wollten, mussten Schlange stehen. Eine füllige Frau mit rot geschminkten Lippen verkaufte die Karten, die nicht Fahrkarte, sondern verheißungsvoll Billett hieß. Der Bahnhofsvorsteher läutete bedeutungsvoll eine Glocke und kurbelte dann langsam die Schranke nach oben. Nur die Kinder durften den Bahnsteig betreten. Schon während der Abfahrt wurden die Eltern zu fremden Menschen, denen Isabella nur kurz zurückwinkte, denn sie hatte ihren Blick schon auf das Kommende gerichtet, das Schwarz eines Tunnels. Für einen Augenblick war sie gefangen in der Dunkelheit und glitt dann in das gleißende Licht von Hasenhausen. Und dort, das war die Überraschung, hausten nicht, wie es der Name vermuten ließ, die Hasen. Dort lebte eine Mäcki-Familie. Großmutter Igel saß auf der Bank und strickte. Großvater Igel angelte. Mutter Igel hing Wäsche auf, Vater Igel hackte Holz. Der Igeljunge und das Igelmädchen drehten sich auf einem Karussell und das Igelbaby lag, die Arme und Beine in die Luft gestreckt, in seinem Kinderwagen. Sie alle wohnten in einer Windmühle, von deren Fensterbrettern rot leuchtende Geranien wallten. Auf dem Teich gleich neben der Mühle blühten Seerosen, zwischen denen bunte Enten schwammen. In Hasenhausen herrschte Igelidylle. War es die Sehnsucht nach so einer Idylle, die viele zu Demonstrationen auf die Straße getrieben hatte? Die Sehnsucht nach einer Kleinbürgerlichkeit, die nach frisch gestärkter Wäsche roch, nach Sonntagsbraten und Bohnerwachs? Eine Welt, in der auf dem Tisch blaue, weißkarierte Decken lagen und vor der Haustür Primeln in einer Schubkarre blühten? Und warum habt ihr dann bei den Demonstrationen immer visafrei bis Shanghai gerufen? Karl lachte und bestellte eine neue Runde Rotwein. Bevor wir in unseren Kindheitserinnerungen versinken, was ist jetzt dein Problem? Problem ist das richtige Wort. Ich brauche Menschen mit Problemen. Republikflüchtige, jemanden, der von der Stasi verfolgt wurde und um das Klischee zu bedienen, Frauen in Männerberufen. Es ärgert mich einfach, dass mein Land immer darauf reduziert wird. Hast du jetzt mein Land gesagt? Tatsächlich? Sagte Isabella. Das ist merkwürdig. In meiner Jugend hätte ich das niemals gesagt. Und wie willst du deine Problemfälle finden? Ich habe vorhin die Kreller Melitta angerufen. Auf dem Werksgelände gab es einen Bereich mit einem dreistöckigen Betonbau, über den nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde. Das Gelände war mit einem doppelten Stacheldrahtzaun abgegrenzt. In dem Gebäude wohnten Häftlinge, die Arbeiten verrichten mussten, die allen anderen im Werk zu gefährlich waren. Melitta hat mir die Adresse von einem ehemaligen Häftling gegeben, der saß dort wegen Wehrdienstverweigerung. Ich treffe ihn morgen. Und woher nimmst du die emanzipierten Frauen? Ich fahre morgen Nachmittag ins Heim meiner Mutter und frage, ob jemand Verkehrspolizistin, Kranfahrerin oder Traktoristin war. Da muss sich doch jemand finden lassen. Es sind ja nicht alle dement, allerdings. Was allerdings? Die meisten im Gremium fanden die Protagonisten zu alt und zu unansehnlich. Aber was soll ich machen? Karl lachte. Nimm doch Statisten. Prima Idee, da wird sich der Fuchs aber freuen. Und was ist mit dem immer wieder heraufbeschworenen Herrn Krause? Herr Krause war ein eigenes Kapitel. Es mag platt klingen und obwohl er nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Fahrrad geritten kam, würde Isabella seinen ersten Auftritt vor 32 Jahren mit »Er kam, sah und siegte« beschreiben. Herrn Krauses Statur war, wobei schon das Wort Statur unangebracht war, das, was man als spillrig bezeichnet. Auch seine wallenden blonden Locken brachten da keine Verbesserung. Und doch irgendetwas musste es gewesen sein, das Isabella fasziniert hatte, als er mit seinem Fahrrad plötzlich in der Toreinfahrt der Tanzschule stand. Vielleicht war es seine Stimme gewesen, die im völligen Kontrast zu seiner Erscheinung voluminös war. Ein sonorer Bariton, mit dem er Isabella um Einlass bat. Er gebrauchte tatsächlich dieses Wort und fragte mit einer leichten Verbeugung, bestünde die Möglichkeit, dass mir das schöne Fräulein Einlass gewähren könnte? Und als wäre das noch nicht genug, streckte er ihr ein Bund Petersilie entgegen, den Isabella, deren Blick durch eine Erkältung getrübt war, für Blumen hielt. Herr Krause war mit seinem Fahrrad kurz vor der Tanzschule in eine Glasscherbe gefahren und hatte einen Platten. Im Nachhinein haderte Isabella oft mit diesem Vorfall. Warum war er keinen Bogen um die Glasscherbe gefahren? Warum hatte die Scherbe ausgerechnet an dieser Stelle gelegen? Und warum war Isabella an diesem Tag wegen eines Schnupfens zu Hause geblieben, hatte Herrn Krause die Tür geöffnet und ihm erlaubt, sein kaputtes Fahrrad auf dem Hof unterzustellen? Hätte es sie nicht stutzig machen sollen, dass Herr Krause nicht einmal ein Fahrradschloss besaß? Ludwig Krause war Künstler, Lebenskünstler, ja sogar ein Überlebenskünstler. Er konnte ein abgebrochenes Musikstudium und aus dieser Zeit noch eine Spielerlaubnis als Unterhaltungskünstler vorweisen und bezeichnete sich als Liedermacher. Er tingelte durch Clubs und spielte als Gitarrist in verschiedenen Bands. Doch seine Haupteinnahmequelle war der Verkauf von Petersilie. Der Petersilienprinz, wie ihn der Halotri nannte, hatte ein kleines Feld außerhalb der Stadt gepachtet und baute dort mehrere Reihen Petersilie an. Er gab sich als Kleingärtner aus und verkaufte die Ernte an den Einzelhandel und kassierte die hohen Ankaufpreise, selbstverständlich steuerfrei. Die Kleingärtner waren zum Obst- und Gemüseanbau aufgefordert und mussten ihre Erträge an den Vorstand melden. Es war gewünscht, dass sie einen Teil ihrer Ernte zu den Obst- und Gemüseankaufstellen brachten, um die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Zur Stimulation waren die Ankaufpreise höher als die subventionierten Ladenpreise. Das brachte einige Gärtner auf eine Geschäftsidee. Sie kauften ihr eigenes Gemüse im Laden zurück, um es danach erneut zu verkaufen. Herrn Krause genügte der einfache Gewinn. Als er am nächsten Tag sein Fahrrad abholen kam, hatte er tatsächlich einen Blumenstrauß mitgebracht und statt sich still und leise mit seinem Fahrrad auf den Heimweg zu machen, geklingelt und Isabella, die zugegebenermaßen auf ihn gewartet hatte, gefragt: »Schönes Fräulein, darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen?« Und Isabella, die ja bereits zu Hause war, hatte geantwortet: »Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen.« Darin zeigte sich deutlich der hohe Grad der Verblödung, die einen bei plötzlich einsetzender Verliebtheit überkommt. Isabella war gerade 18 Jahre alt und damit im heiratsfähigen Alter. Warum also sollte sie zögern und den Antrag, den ihr Herr Krause kurz darauf machte, ablehnen? Zwar sagte Großmutter Isa beim ersten Anblick des Petersilienprinzen: »Jeder macht einmal einen Fehler.« Aber niemand unternahm einen Versuch, Isabella von dieser Hochzeit abzuhalten. Sie konnte sich ja jederzeit wieder scheiden lassen. Herr Krause hatte eine unüberschaubare Menge an Freunden, Schulfreunde, Musiker, Fans seiner Musik oder Menschen, die er in einer Kneipe getroffen hatte und fortan nicht mehr aus den Augen ließ. Und er verstand es zu feiern. Kein Wochenende verging ohne Party. Doch es waren nicht schnöde Besäufnisse. Es war immer was los. Jemand las, jemand machte Musik und Mittelpunkt war selbstverständlich Herr Krause, der sang. Oft saßen sie bis in die Morgenstunden beisammen. Und wenn dann die Runde überschaubar wurde, sagte Herr Krause: »Macht die Fenster zu, wir wollen Biermann singen.« Weshalb Herr Krause bei vielen Freunden auch Kommandante Krause hieß. Vielleicht war es das, was Isabella Kaiser und Ludwig Krause verbunden hatte: die Gemeinschaft. Denn auch Isabellas Leben war geprägt von Feiern, von nicht enden wollenden Ballabenden, von Familienfeiern bei der Großmutter. Höhepunkt aber war einmal im Jahr das Treffen in einem Waldstück, das in der Nähe von Herrn Krauses Heimatort lag. Die sogenannte Waldfete ging über 3 Tage. Anreise war Freitagnachmittag. Urheber waren eigentlich die Krause-Eltern, die vor über 50 Jahren ihren Polterabend mangels Platz in einer Waldsenke gefeiert hatten. Alle saßen an den Wiesenhängen rings um ein Feuer herum. Es wurde gegessen, getrunken und vor allem Musik gemacht. Und selbstverständlich hatte auch das junge Paar Krause seinen Polterabend in diesem Wald gefeiert. Die Waldfete war eine Feier, die sich auf die nächste Generation übertrug und wahrscheinlich würden in der Senke im Wald auch noch in 100 Jahren Freunde um ein Feuer herumsitzen und Lieder singen. Ja, unser Handwerk, das ist verdorben. Die letzten Saufbrüder sind gestorben. Es lebet keiner mehr als ich und du. Der Termin war immer das 2. Juliwochenende. Niemand wurde persönlich eingeladen. Wer da war, war eben da. Und bis heute kannte Isabella von vielen nur die Vornamen. Da waren Klaus, Paul, der, wie sich später herausstellte, gar nicht Paul hieß. Da waren Detscher, der nach den Kartoffelpuffern aus seiner Gegend hieß, Riese, Karo, Eule, Horstel. Bei der Waldfete hatten Ludwig und Isabella Krause auch ihren ersten Auftritt als Duo Krause gehabt. Und bei dem anschließenden Besäufnis war in Anspielung auf ein Behindertenfahrzeug daraus das Krause-Duo geworden. Das Krause-Duo hatte Kultstatus und war ein Gefährt, das man mit viel Glück gebraucht kaufen und auch ohne vorzeigbare körperliche Schäden nutzen konnte. Es war ein Moped auf 3 Rädern. Und hatte eine an den Seiten offene, nur mit einer Plane verkleidete Fahrerkabine. Als Behindertenfahrzeug durfte es allerdings nur 60 Stundenkilometer fahren, was dem Kultstatus aber keinen Abbruch tat. Damals zum Polterabend hatten die Freunde gesammelt und dem zukünftigen Ehepaar Krause die erstaunliche Summe von 1000 DDR-Mark geschenkt. Zusammen mit Herrn Krauses Petersilienverdienst und Isabellas Geld für die Aufbaustunden reichte es für den Kauf eines 20 Jahre alten rundlichen Trabant 500. Obwohl ein Krause-Duo dem Duo Krause angemessener gewesen wäre, hatten sie sich dann doch für den etwas schnelleren Trabant entschieden, der von Herrn Krause sofort nach dem Kauf bedichtet und besungen wurde. »Ich liebe meinen Trabant. Dieses Fahrzeug passt so gut in unser Land. Von der Größe sowieso, aber auch von dem Niveau. Das ist fast 40 Jahre lang konstant. Ich liebe meinen Trabant.« Die Sommerwochen nach der Hochzeit tingelten sie an der Ostseeküste und hatten fast täglich, wie Herr Krause es nannte, eine Mugge. Herr Krause sang, Isabella rezitierte Texte, die er geschrieben hatte, und das Publikum klatschte begeistert. Herr Krause war sicher, vor ihnen lag eine große Karriere, und er schrieb in seiner Euphorie neue Strophen für das Trabantlied. »Ich liebe unsere Mauer, der sie damals baute, der war ein ganz Schlauer. Sie behütet uns stets, selbst vor Umweltschmutz und Aids. Welch ein Weitblick hatte einst dieser Erbauer. Ich liebe unsere Mauer.«